Ein Sprung ins Nichts, der Körper jagt zur Tiefe wie ein Stein. Das können nur so unverzagt die Fallschirmjäger sein. Der irrt bei Kugel durch den Raum und auch der Himmel fährt. So ziellos hin, als wüsste er kaum, wohin er sonst gehört, wohin er sonst gehört. Hei, Tatenlos, hei, Wagemut, wie stolz das Auge brennt. Nur Deutschlands bestes junges Blut ist da im Regiment. Dem Adler, der zur Tiefe stößt, gleich jeder Jägersmann. Und ist der Fallschirm dort gelöst, fängt unser Kampf erst an.